Ja, und nun kommen wir hier zu unserem populärsten Song. Und wer uns nicht kennt, noch nicht kennt, der hat diesen Song schon irgendwo, irgendwann mal gehört. Tränen melden jetzt hier für euch mit das Schiff. Jawohl, das Schiff, einfach nur geil, ein Song, den wir immer wieder gerne spielen und ganz besonders heute hier für euch. Einzufangen, einzuatmen wie Luft, die man zum Leben braucht. Jawohl! Und nun, geht der Kahn endlich, was heißt endlich, der Kahn, das Schiff, entert, kentert, es geht unter, ja, und die Mannschaft ist tot. Was soll man da noch sagen, das Schiff, es lebt in uns allen weiter, und nicht nur das Schiff, sondern vor allem die Besatzung von dem Kahn, gestrandet im Meer. Jawohl. Dankeschön. Dankeschön, Hannover.